Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 11. Februar 1791. Ich glaubte dich schon über den Berg und erstaunte über den letzten Brief von deiner Frau. Mach uns ja nicht wieder so einen Streich. Schade für deine ganze Professur und das Corpus Academicum dazu. Was kannst du dafür, dass du nicht mit solchen Stentor-Talenten begabt bist, als nötig ist, um dein Auditorium auszufüllen? Es mag mancherlei Dinge geben, mit denen du mehr vermagst als mit der Lunge. Also würde ich das Schreien anderen überlassen. Deine Feder ist laut genug, und in Göttingen gibt es auch Professoren, die kein einziges öffentliches Kollegium lesen. Dass du in Jena wohnst, ist schon Vorteil für die Universität, der mit 200 Talern wohlfeil bezahlt ist. Heute nichts weiter, bis ich weiß, dass du ganz wieder wohl bist. Zur Unterhaltung für dich als Rekonvaleszenten wollte ich vorschlagen Benjowskis Reisen. Der Mann ist äußerst interessant, ein Phänomen in dem jetzigen Zeitalter, und die Erzählung nicht romanhaft für den, der den Glauben an Menschenwert noch nicht aufgegeben hat. Auch in Tümmels Reisen wirst du viel hübsche Stellen finden. Von Jünger habe ich kürzlich ein neues Stück, die Entführung, gesehen, das mir sehr gefallen hat. Er scheint sich zu heben. Lebe wohl und schone dich. Viel Grüße von Minna und Dora. Dein K.